Willkommen zu der heutigen Ausgabe von Hedrick und Gast. Heute und wie immer mit Erik Hedrick. Willkommen zu diesem kleinen Nachtrag von der letzten Folge Hedrick und Gast. Genauso heißt nicht Erik Hedrick, sondern Hedrick und Gast, um das nochmal klarzustellen. Der heutige Gast ist deine Mutter. Den kennen wir ja schon. von der letzten Folge und wir sind noch nicht ganz fertig geworden mit unseren Filmen, die wir aufzählen wollten. Und deswegen tragen wir jetzt unsere Lieblingsfilme vor. Bevor wir unsere Top-5-Liste abarbeiten, nochmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht von Watchmojo-Videos oder so, da gibt es halt eine Top-10-Liste und dann gibt es die Honorable Mentions, also Einträge, die es leider nicht in die Top-10 geschafft haben. Und ähnlicher haben wir bei uns auch gedacht. Die halt sehr gute Filme sind, mega sehenswert, aber auf die wir nicht weiter eingehen möchten und die es halt auch nicht genau krass in unsere Top 5 geschafft haben. Und über die Top 5 reden wir dann nochmal ausführlich. Erst die Honorable Mentions und dann die anderen Filme, oder wie? Ja genau, ich würde sagen erst die Honorable Mentions. Okay. Wenn du damit einverstanden bist. Ja klar, also sollen wir einfach runterrattern oder sollen wir vielleicht zwei Filme nehmen, die ungefähr im gleichen Genre sind, dann über die ein bisschen labern, oder wie? Ja, da können wir auch ein bisschen drüber labern, klar. Also wir haben kurz. Ja Zeit. Ja. So. Bei mir sind's die Star Wars Filme, das gesamte Marvel Cinematic Universe, Harry Potter, also alle Harry Potter Filme, Birdman, La La Land, Whiplash, Boyhood, viel zu viele Animationsfilme, die es sich nicht lohnen aufzuzählen, und Ghostbusters 1 und 2. Ich dachte gerade der neue. Der auch, ja. Ja, also ich habe ja nicht gesehen. Ghostbusters leider noch nicht gesehen, das steht unbedingt auf meiner Liste, das muss ich mir unbedingt anschauen. Aber was ich nur so gehört habe, soll 1 echt gut sein und 2 halt ein bisschen schlechter. 2 soll so ein bisschen bunter sein und so ein bisschen aufgedrehter und das mag ich eigentlich bei Filmen. Deswegen, also. Hast du es schon gesehen? Weil du sagst, ja, das sollte so sein. Zur Hälfte, ich bin dabei meistens so eingepennt, 2, weiß ich nicht. Und trotzdem ist einer deiner Lieblingsfilme. Nee, ich habe jetzt nur Ghostbusters aufgeschrieben. Achso, ich dachte auch Ghostbusters 1 und 2. Ich habe Ghostbusters 1 und 2 gesagt, habe ich nur Ghostbusters aufgeschrieben. Der erste war echt gut. Bill Murray ist sowieso ein toller Schauspieler. Oh, ich habe leider noch, ich habe täglich größtes Murmeltier gesehen. Das ist ein toller Film. Auch großartiger Film, genau. Oh, warte mal ganz kurz, ich muss die. Oder warte mal. Nee, ich habe Fenster dazu. Okay. Ja, also Bill Murray mache ich sowieso. Der ist immer so ein. Der strahlt Charisma dementsprechend aus. Man muss ihn nur sehen dort und dann. Oh, toller Film. Genau. So, soll ich auch mal anfangen oder ja, klar. Weiter darüber reden? Okay. Alle Filme oder soll ich erst so 2, 3 aufführen? Mach mal so wie ich, alle. Okay. Blade Runner, Johnny English, Fluch der Karibik 3, Lego Batman Movie, Midnight in Paris, Skyfall, Vier Fäuste gegen Rio, 2 wie Pech und Schwefel, er ist wieder da, Guardians of the Galaxy Volume 2, Logan und Hot Shots. Okay. Wie viele James Bond Filme hast du bisher gesehen? Lass mich lügen. Warte, 1, 2, 3. Ja, 4 habe ich gesehen. Hm. Von 25. Ja, kommt nur Skyfall von in die Liste. Also ich habe bisher keinen gesehen, deswegen. Also James Bond ist halt eigentlich meistens so aufgebaut. James Bond ist der coole Agent 007, der alles, der die ganzen Frauen bekommt, der nie Probleme hat und der die ganzen Fälle löst. Und das mag ich auch zum Beispiel in hier Casino Royale, das ist ja so die neue Ära des Bonds. Also damit haben die so sozusagen ein Reboot geschaffen. Und auch ein toller Film, keine Frage. Oder James Bond jagt Dr. Null, ist auch nicht schlimm. Oder wie, Dr. Null? Nee, Dr. Null ist durch. Dr. No, genau, Dr. No. Nicht Dr. Null. Okay. Auch ein super Film. Aber was Skyfall so besonders ist, macht, ist halt, zeigt halt, was wäre, wenn James Bond, also er zeigt, wie verletzlich James Bond eigentlich auch ist. Und das ist so interessant, vor allem von einer Figur zu haben, die so coolste ist, die man sich vorstellen könnte. Deswegen, das ist für mich ein super Film. Hat dir Midnight in Paris mehr gefallen als La La Land? Auf jeden Fall. Also La La Land hat mir gefallen. Ich finde, das war echt ein guter Film. Aber ist halt nicht so, bleibt nicht so fest in meinem Gedächtnis. Deswegen ist auch nicht auf meiner Liste drauf. Mhm. Aber Midnight in Paris hat so, wenn ich mich mit meiner Figur identifizieren kann oder wenn ich unbedingt diese Figur sein möchte, dann, dann gefällt mir dieser Film auch. Und bei Midnight in Paris war es halt echt krass, wie gut mir Owen Wilsons Schauspiel und Darstellung seiner Figur gefallen hat. Weil dieser Typ einfach, oh, ich glaube, ich könnte den Typen heiraten. Ich mag diesen Typ echt super. Und der läuft da rum und ich muss nur sehen, ich, oh, Ja, das war echt ein super Film. Muss ich unbedingt mal Café Society angucken. Ja, Übrigens, der was ich ist mir auch auch auf noch. meiner Liste habe, den Film, den du nicht gesehen hast, war, also unter anderem, du hast ja mehrere Filme nicht gesehen, aber Boyhood. Ohne Witz, ich muss so stark Boyhood ausleihen, der wird dir so gefallen. Okay. Ich will die Erwartung jetzt nicht so hoch stocken, aber der war echt. Also, das ist ein Film, bei dem man die Liebe zum Film sieht, so, weißt du. Und es ist ja auch eine quasi eine Art von Experiment. Aber ja, Na klar. also, ich finde, er ist halt Ja, mit großartig. Ethan Hawke. Mit Ethan Hawke zum Beispiel, Ja, der hat genau. mir auch im Club der Toten Dichter auch sehr gefallen. Den habe ich ja gesehen. Und oh, ja, ich würde mir den echt gerne anschauen. Keine Frage. Aber ich habe hier zum Beispiel noch einen Animationsfilm, den wir beide dieses Jahr gesehen haben, nämlich Lego Batman Movie. Und der ist halt, wenn du. Das ist halt so eh so ein toller Film. Da hast du die eine Seite für Kinder, die finden ihn super lustig, weil Batman rumläuft und tausend Leute schlägt und da irgendwas kaputt geht oder so. Und dann gibt es auch die andere Hälfte von Älteren oder Teenagern, je nachdem, und Fans, die verstehen, worauf das anspielt. Zum Beispiel gibt es hier eine Szene mit Killer Croc, wo der da diese Bombe runterbringt und dann auf den Knopf drückt. Also wo er nur auf diesen Knopf drückt und dann sagt er, I did I did something. something. Ja, ist doch so geil. Das haben die Kinder wahrscheinlich nicht verstanden, aber Ja. man versteht das, wenn man Suicide Squad verstanden hat. Der Killer Croc war einfach nur da und nichts gemacht. Ich habe ja auf meiner Liste auch viel zu viele Animationsfilme geschrieben, ne? Ja. Du hast jetzt, glaube ich, echt nur einen auf deiner Liste. Ja, ich mag Animationsfilme, aber ich habe jetzt nicht so viele gesehen. Nur Ich meistens liebe das schlechte. Genre. Ich liebe das Ja, Genre. das Ich habe. Genre ist echt toll. Also, jetzt mal um ein paar zu nennen, die ich herausragend fand, ne? Zoomania, Ja, Eiskönigin. oh, toll. Stimmt, Zoumania ist ein toller Film. Königreich für ein Lama. Habe ich sehr gefeiert. Der Simpsons-Film, der SpongeBob-Film. Und, oh Gott, ey, da kann ich jetzt gar nicht so viele nennen. Die Monster AG. Oh Gott, die Unglaublichen, großartig. Ja, So stimmt. viele gute Pixar-Filme, ja. Also, also Animationsfilme, super. Alles steht Kopf Super. habe ich noch nicht gesehen, aber der soll auch gut sein, den wollte ich mir Den auch habe ich auch anschauen. zu Hause, den kann ich auch mal ausleihen. Oscar prämiert und, oder war Oscar? Ich glaube ja. Ja, Und ich glaube schon. der von vielen Kritikern als der beste Animationsfilm aller Zeiten. Der beste Pixar-Film aller Zeiten. Der beste Animationsfilm. Naja, ein Animationsfilm ist aber auch einer meiner Top 5 drin, aber da kommt er später. Ich habe hier noch zwei Filme, die aus Italien kommen, die man jetzt wahrscheinlich nicht so auf den Anhieb, wenn man den Titel hört, sofort kennt. Ich weiß nicht, hast du die verstanden? Weißt du, welche Filme, was für Filme das Nee. sind? Zwei wie Pech und Schwefel und Vier Fäuste gegen Rio? Ach so, das hier, Bud Spencer, Terence Hill. Genau, Bud Vier Spencer, Fäuste gegen Terence Hill. Rio hatten wir uns mal angeguckt, ne? Genau, den haben wir uns mal angeschaut. Ich finde diesen Film einfach so super. Von diesen Synchronstimmen, also die deutschen Synchronstimmen, das ist wieder ein gutes Beispiel für eine deutsche gute Synchronisation. Man fühlt richtig mit den Figuren mit und diese Personen sind auch, ich meine, diese Stimmen, die dort eingesetzt wurden, die passen auch perfekt zu diesen Figuren. Und oh, da kann man sich drüber mit, also nicht gut. Ich möchte jetzt nicht, Darth Vader wollte ich schon sagen, Bud Spencer sein, mit so einer fetten Plauze. Aber trotzdem ist es irgendwie cool, Terence Hill da zu sehen und Bud Spencer, wie sie sich andauernd immer anfauchen und am Ende aber doch noch zusammenhalten. Ja, sind sehr unterhaltsame Filme, ja, das Genau. stimmt. Also du hast, glaube ich, jetzt nur einen gesehen, aber ich habe jetzt da Ja. schon ein paar mehr gesehen. Ich habe da, lass mich lügen, 3, 4, 5, 6, 7 Filme oder so gesehen. Und die haben mir alle gefallen. Also alle super Filme. Gut, als sie älter wurden, konnten sie nicht mehr so viel Slapstick-Comedy machen, weil die natürlich nicht mehr so die Lage dazu hatten. Aber trotzdem noch unterhaltsame Filme. Ja, genau. Ich habe hier noch einen Guilty Pleasure-Film. Also ein Film, der bei Kritikern sehr durchgefallen ist und der eigentlich nur fürs Geld da gemacht wurde, aber der mir trotzdem gefallen hat. Auf deiner Liste, die du eben vorgetragen hast? Genau, da hatte ich einen Guilty Pleasure-Film. Und zwar? Das ist Fluch der Karibik 3. Ach ja, nee, ich mochte den auch. Also ich fand, das halt. 1 bis 3 waren vollkommen akzeptabel, aber nur weil Kritiker die nicht gut fanden, weiß ich, also ich finde halt. Und nur so fürs Geld, also ich finde halt, das war halt, der war nötig. Ja, Anders als voll. die anderen beiden, die danach kamen. Genau, und vor allem dieser Film war auch teuer. Man brauchte dieses Geld auch wieder zurück, weil ich glaube, das ist, als er rausgekommen ist, war es der teuerste Film aller Zeiten, weil die ja diesen Strudel da machen mussten am Ende. Und der soll aber echt teuer gewesen sein. Die haben natürlich da extra so ein Meer gemietet und haben dann so einen Strudel da, also so einen Föhn gemacht von unten, dass es sich so aufsprudelt. Das war richtig teuer. Nein. Aber. Das mussten die alten Greenscreen alles aufbauen, also das soll echt sehr teuer gewesen sein. Und auch wenn viele meinen, ja, der ist strunzdumm, ja, viele Sachen sind strunzdumm, aber ich finde, wenn man sich damit ein bisschen wenn man sich darauf einlässt, dann sind das echt akzeptable und unterhaltsame Filme. Echtes schönes Popcorn-Kino, wo du dein Hirn ausschalten kannst und dann einfach nur genießt, was du siehst. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit unserer Top-5-Liste, wenn es denn okay ist. Naja, ich würde fragen, du hast auch bestimmt noch ein paar Comedy-Filme auf deiner Liste, oder? Auf meiner, die ich eben vorgetragen habe? Ja. Ne Ghostbusters. Alles andere war entweder Arthouse oder halt Popkultur. Also ich habe halt drei Franchises genannt. Star Wars, Marvel Cinematic Universe und Harry Potter. Okay, bleiben wir bei Marvel Cinematic Universe, also einmal ganz kurz nur zumindest. Also ich habe nicht alle Filme des Marvel Cinematic Universes gesehen und besonders die schlechten nicht. Ja, das wollte ich nochmal kurz hervorheben. Aber Ant-Man, großartig. Guardians of the Galaxy, beide Teile sehr, sehr toll. Iron also den zweiten finde ich viel besser. Also ja. Sehr gut, ich finde ihn besser. Finde ich auch besser als den ersten. Iron Man 1 bis 3 fand ich unterhaltsam. Dann haben wir noch Doctor Strange, der war super. Civil War hat Spaß gemacht. Avengers 1 und 2 fand ich auch gut, du ja nicht. Ja, der zweite war schon besser, findest du? Ich fand der zweite, der erste war halt, fand ich strunzdumm, wirklich. Man sieht einfach nur diese fünf Avengers oder wie viele sind. Ja, hast du letztes Mal schon erwähnt. Ja, und dann kommt einfach so zusammen. Lass mal machen, ein Team hier, die gegen Bösewichte kämpfen, okay, ich bin dabei. So. Und auf einmal kann Bruce Banner da seine Kräfte kontrollieren. Auch keinen Sinn. Aber das ist bei den Avengers ist es so, die passen, funktionieren anscheinend als Team, also diese Teamfilme passen so richtig gut, deswegen funktioniert Guardians of the Galaxy auch ziemlich gut. Ist auch ein Film über ein Team, aber diese Solo-Filme zum Beispiel, die finde ich so, die passen, ich finde die funktionieren einfach nicht. Iron Man 1 bis 3 hat mich einfach nur gelangweilt. Und ich hatte auch keinen Bezug zu Tony Stark. Also ich finde, dass Robert Downey Jr. seine Rolle gut spielt, aber einfach im zweiten Teil saß er da und ist die ganze Zeit mit seinem Iron Man-Suit rumgelaufen, so als wäre es seine Alltagskleidung. Ich weiß nicht, ob das irgendwas symbolisieren sollte oder nicht, aber mich hat es einfach nur genervt. Ist auch rumgegangen. Und Samuel Jackson wurde auch richtig blöd da eingebaut und sah aus, als wäre es so eine Pulp-Fiction-Nachmache oder Parodie. Und deswegen hat mir der Film einfach nur gefallen. Welchen Film ich übrigens nochmal hervorheben wollte, war Spider-Man Homecoming, der war auch... Ja, Spider-Man Homecoming ist aber wieder so eine andere Sache. Spider-Man gehört immer noch zu Marvel Cinematic Universe, das meine ich ja damit. Aber Spider-Man hatte davor schon eigene Filme und die haben ja auch früher schon geklappt, aber ich finde, die haben es davor so ausgelegt, dass sie diese Filme nicht Standalone haben wollten, sondern dass sie einfach alle zusammenpassen. Und ich finde, das hat nicht geklappt. Außer bei Spider-Man, da haben die auch, ab Doctor Strange war auch ein toller Film, da haben die gemerkt, okay, wir wollen auch Filme machen, die so alleine stehen können, wo man nicht das ganze Franchise gesehen haben muss, dass man diesen Film versteht. Genau, das war auch wie bei den Guardians. Genau, bei den Guardians auch super gemacht. Also ich finde, 1 und 2 sind echt tolle Filme. Und die könnte man auch so standalone sehen. Aber im Großen und Ganzen sind die halt, also wenn man alles zusammen sieht, ist Marvel Cinematic Universe echt eine super, eine tolle Planung. Nur für Leute, die jetzt damit, also den Anfang und das Ende, den Anfang mitbekommen haben und jetzt immer diese Superheldenfilme sehen, die jedes Jahr 3 Stück oder so rauskommen, dann werden die davon langsam auch gelangweilt und die wollen, dass es aufhört. Und deswegen habe ich ja gehofft, dass Deadpool das schafft, aber war halt kacke. Jeder für sich von Marvel Cinematic Universe ist halt auch was Besonderes, halt ab Phase 3, davor ist halt irgendwie ein bisschen doof. Aber, wollte ich eben noch sagen. Ah ja, alles, was nach Infinity War kommt, kann man nicht mehr standalone gucken. Alles. Nach Infinity War? Ja, kann, oder? Da kommen noch zwei Filme. Captain Marvel kommt nach Infinity War. den kann man safe allein gucken, aber sonst nicht. Sonst nichts. Ja, nach Infinity War kommen noch 2 Filme. Und zwar? Captain Marvel und Avengers 4. Guardians of the Galaxy 3. Dann haben wir noch Spider-Man Homecoming 2. Ja, es kann nicht mehr langsam standalone stehen bleiben. Das ist halt echt nervig, finde ich auch. Ja, ich hoffe mal, dass das DC Extended Universe ein bisschen einfacher das macht. Mal gucken, Wonder Woman 2 wurde schon angekündigt, bevor Justice League draußen ist. Ja gut, da wird er wahrscheinlich im Zweiten Weltkrieg spielen. Oh, also ich bin echt gespannt, ob es jetzt eine Phase 4 geben wird vom Marvel Cinematic Universe. Ich schaue eben kurz nach Bilder. Kevin Feige will ja eigentlich auch die X-Men zurückhaben, damit er die auch noch reinbringen kann. Und dann noch die Fantastic Four, wo ich mir denke, oh, komm schon. Oh. Hier haben die so ein Bild gemacht, wo überall drauf steht Howard the Duck. Howard the Duck 2019, 2018 und so weiter und so. Richtig geil. Wollen wir gleich mal über unsere fünf Lieblingsfilme reden? Ja, wie lange haben wir denn schon? Weiß ich nicht, ich habe jetzt gerade keine Zeitanzeige hier. Oh, jetzt ist es gerade 20:35 Uhr. Ich glaube, wir reden gerade bei 20 Minuten drüber, aber wenn du willst, können wir drüber anfangen. Erik? Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, schieß los. Mein Platz 5 ist jetzt vielleicht ein Film, den man nicht unbedingt in meine Top 5 zählen würde nach meinem Filmgeschmack. Übrigens, die Top 5 sind nicht, will ich nochmal kurz zu den Zuhörern sagen, sind nicht, weil sie besonders gute Filme sind oder weil sie alle anderen Filme übertreffen oder so, sondern weil sie mich persönlich am meisten angesprochen haben, weil es Filme sind, die ich mir immer wieder angucken kann, und die nie langweilig werden. Wenn die Und ich zeitlos halt, sind. ja genau, sie sind zeitlos, sie sind einfach nur gut, in meinen Augen, unterhaltsam und wunderbar, ne? Und mein Platz 5, immer wenn mich jemand fragt, was gibt es für Filme, die jeder mal hat gesehen müssen, da könnte Sehen ich, müssen, beste der Grammatik. jeder mal sehen muss, ne? Könnte ich eigentlich mit meinem Platz 1 raushauen, aber das, was ich immer direkt sage, ist mein Platz 5 und zwar Forrest Gump. Oh Gott, Erik. Ja. Das ist auch mein Platz 5. Ja, schön, da können wir doch direkt drüber reden. Ja, perfekt. Ich dachte so, wir müssen irgendeinen Film, aber nicht diesen. Der wird, keine Ahnung, Birdman oder so nennen, aber das wird nicht sein, Birdman Forrest. Honorable Mentions. Ja, aber ich habe mir das am Anfang gedacht, oh Gott. Okay, ja, ich habe auch Forrest Gump. Dieser Film, den habe ich zwar erst dieses Jahr gesehen, aber ich kann verstehen, warum der auf der Platz 5 von dir ist. Kann ich auch verstehen, dass er auf die Office. Großartiger Film, einfach Tom Hanks, der sich in mein Herz gespielt hat, von da an, einer der besten Schauspieler, die ich kenne. Einfach Kennst Tom perfekt. Hanks? Ja, persönlich, relativ gut privat. Wir treffen uns jeden Samstag zum Bowling. Hey, Nein. lade doch morgen ein. nein, einer der besten Schauspieler, den ich schon mal in einem Film gesehen habe, auch in Und Green dann Mile dürfen war wir. er großartig. Und ich finde Dann halt, dürfen er wir. ist so ein super Charakterdarsteller und Forrest Gump an sich ist so eine wunderschöne Figur, die so eine super Geschichte erzählt, bei der man sich, die mich zu Tränen gerührt hat, als ich es das erste Mal gesehen habe. Und, oh mein Gott, ich muss mir diesen Film unbedingt mal wieder angucken. Ich habe ihn vielleicht zwei oder dreimal bisher nur gesehen und ich muss mir diesen Film unbedingt wieder angucken. Der Catchphrase, Lauf, Forrest, Lauf, ne? Und dann die Geschichten, dass der als Kind gemobbt wurde und dass er die ganze Zeit laufen muss. Und dann ist er gelaufen, gelaufen, und er ist die ganze Zeit gelaufen. Und dann seine Kinderliebe, mit der er später dann geheiratet hat und so. Und das ist alles, das ist so herzerwärmend und so schön. Und er war im Zweiten Weltkrieg und einer der besten Das war nicht Tischtennisspieler. der Zweite Weltkrieg, bist du Da war dumm? er. Das war der Vietnamkrieg. Da war er im Vietnamkrieg und war einer Weißt du, wie der besten alt er sein müsste, Schauspieler. wenn Tom Hanks im Zweiten Weltkrieg gedient hätte? Och, Es ist Erik. nicht Tom Hanks, es ist Forrest Gump, Entschuldigung. Wie Och, gesagt, Erik. ich hab den Film lange nicht mehr gesehen. Und dieses Zweiten Tischtennis, und der Weltkrieg. kann ja so viel, aber der ist ja immer so ruhig. Und dann, ja, eins meiner Lieblingsfilmzitate. Nein, Die, das er ersetzt Leben ist sich, wie eine ersetzt. Praline. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Da steckt er sich eine Praline in den Mund, man weiß nie, was man kriegt. Das ist so wunderschön, das ist so klasse einfach. Und ich find diesen Film einfach super. Und was hast du dazu zu sagen? Also, ich habe schon ziemlich viel darüber gesagt, aber ich fand gerade, Als er im Zweiten Weltkrieg war. als er im Zweiten Weltkrieg war, genau, man hat richtig gesehen, er wollte das Richtige tun. Also, er hatte mal das Gefühl, er macht das Richtige, aber er kann nämlich irgendwie sozial, also sozial ist er in dem Sinne ziemlich schwach, weil er nicht verstehen kann, was zum Beispiel das Verlieren seiner Beine für diesen Gouverneur oder was das war, den bedeutet. Und als zum Beispiel dann dürfen wir ja, ich spoilern einfach, oder? Ja. Das kann, muss man gesehen haben. Eben. Sonst fällt der Spoiler rein. Als dann seine Mutter gestorben ist, zum Beispiel, hat man auch gesehen, dass er ganz gerührt war und darüber, sonst den Film über, hat er kein einziges Mal geheult oder so. Er hat einfach so angenommen. Und am rührendsten fand ich die Szene am Ende, wo er seine Frau begraben hat. Ja. Und das war einer dieser wenigen Momente, wo du wirklich nichts brauchst als einen Mann, der im Bildschirm steht und vor dem Grab steht. Du musstest nicht irgendwie eine traurige Musik haben oder einen eingesprochenen Text, der uns dazu Auch vor dazu auffordert, weinen. genau, dazu weinen. Und da sah man einfach nur Tom Hanks, wie er langsam in Tränen ausgebrochen ist. Und das hat dieser Film einfach so perfekt gemacht. Und generell dann am Ende, wo man dann noch den neuen Forrest sieht, den neuen, Das ist auch natürlich sehr ergreifend. Glaubst du, es gibt eine Fortsetzung? Ob ich glaube, dass es eine Fortsetzung geben wird? Oder ob es eine gibt, vielleicht so wie Titanic 2. Aber gegoogelt, ich finde hier zum Glück nichts, das wäre ja schrecklich. Forrest Gump 2 Official Trailer. Bevor die Hauptrolle an Tom Hanks vergeben wurde, wurde sie John Travolta, Bill Murray und Chevy Chase angeboten. Hier. Alle drei lehnten ab. Jackie Chan? Chevy Chase. Wer ist denn das? Moment. Also der sieht aus wie Michael Bay und der. Okay, ich hasse ihn. Vielleicht kennst du ihn irgendwo her. Michael Bay. Nee, ich glaube, du hast keinen Film mit ihm gesehen bisher. Na gut, ist auch nicht jetzt ist allzu wichtig. Also, aber was ich eigentlich herausfinden wollte, der Film ist von Robert Zemeckis, ne? Ja, das stimmt. Auch ein toller Regisseur, auf den ich später nochmal zurückkomme. Ah, ich weiß schon, warum. Also, Forrest Gump, vor allem dieser Film ist auch so ultra ikonisch. Also, jeder hat davon schon mal gehört, aber leider hat noch nicht jeder gesehen. Seine Schandtat ist, jeder sollte es mal tun. Mein. Ja. Aber na gut. Der Film ist übrigens zeitlos. 1, 2, 3, 4, 5. 6 Oscars. 6. Ja, ich kann bis 6 zählen. 6 Oscars hat der Film gewonnen. Bester Film, bester Hauptdarsteller, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, bester Schnitt, beste visuelle Effekte. Was? Ja. Warte, wo hat denn der visuelle. Achso, diese Bomben im Vietnamkrieg. Wow, so krass visuelle Effekte. Oder? Nee, das war der Zweite Weltkrieg. Ja, hatte der Typ wirklich seine Beine abgeschnitten, oder? Ich habe so lange den Film nicht mehr gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also im Film hat er seine Beine verloren, aber man sieht da volle Szene, wie er läuft. Aber ich glaube, seine Beine direkt sieht man nicht. Ich schau mal nach, ob dieser Typ auch wirklich seine Beine verloren hat. Also ob der Typ wirklich keine Beine hat. Der Gary Sinise heißt der Typ. Sieht man den mal in voller Statur? Ja. Hat schon seine Beine? Das interessiert mich jetzt echt mal. Also hier steht er auf der Bühne. Also ich schätze schon, dass er seine Beine hat. Wahrscheinlich haben die das wegen Special Effects gemeint, dass sie einfach seine Beine immer rausgekiet haben. Stimmt, das kann sein. Also, weil hier auf der Bühne steht er auf einmal, sehe ich gerade. Sonst, ich gebe mal ein. Beine? Hier findet man nichts. Ja. Okay. Der Typ hat wohl noch Beine. Weiß nicht, warum der beste Effekte gewonnen hat, aber... Naja. Und Robin Wright hat ja auch noch in Wonder Woman nur mitgespielt, ne? Ja, genau, als die Tante von Diana. Von Spider-Man, okay. Ja, warte, mein Handy ist ausgegangen. Meine Liste ist weg. So, soll ich mal weitermachen? Ja, mach du mal weiter, genau. Okay, auf Platz 4 habe ich ein Franchise. Und dreimal kannst du raten, welches Fantasy-Spektakel-Science-Fiction-Werk das ist. Fantasy-Science-Fiction? Ja, das ist Science-Fiction, aber geht Science-Fiction in die Fantasy-Sparte. Einfach. Herr der Ringe? Na, oh, Science-Fiction, Erik. Ja, Star Wars. Herr der Ringe mag ich auch, aber das ist nicht einer meiner Lieblings-Franchise. Ja. Genau, das ist Star Wars. Episode 1 bis 4, die es natürlich nur gibt. 1 bis 4? Ja, es gibt ja keinen. Dieses Jahr kommt auch Episode 5 raus. Ach, das meinst du. Ah ja, ich verstehe. Naja, also stimmt. Episode 4 bis 6, 4 und folgende habe ich jetzt erstmal. Weil Episode 4 bis 6 ist einfach so eine tolle, schönes Märchen. Schon gut, ich würde auf 3 runtergehen. 3 war auch klasse. Ja, 3, aber ich finde 3 passt nicht zu Star Wars. Es ist ein anderes Universum, ist auch nicht schlimm, aber dann darf man nicht sagen, dass es Star Wars ist. Hätte man das mit weniger Effekten gemacht, hätte man die Grundstory ein bisschen verändert und hätte man Anakin erstens älter gemacht und neu gecastet, dann wären das auch akzeptable Filme, glaube ich, gewesen, wenn man dann noch ein bisschen mehr Einfluss von richtigen Star Wars-Fans gehabt hätte und nicht einfach Unlimited Power to George Lucas zu geben. Also das hat dem Film echt nicht gut getan. Und die ganze CGI, das hat mich ganz genervt. Gut, für die es sind in dem Sinne gute Werke, weil sie ziemlich viel mit dem Computer auch gearbeitet haben und nicht gesagt haben, okay, wir machen Episode 4 bis 6 nochmal neu, sondern dass sie sich was Neues getraut haben, was auch nicht schlimm ist. Das kann man der neuen Trilogie nämlich nicht vorwerfen, dass sie nämlich nichts Neues versucht hat. Aber naja, sie hat es halt falsch gemacht. Und Das nervt mich halt in dieser Trilogie 3, ist ganz okay. Da sitzt man, sagt man, okay, vergessen wir einfach mal die Special Effects und schauen uns einfach nur mal Ewan McGregor an, weil der Typ ist einfach cool. Und Und ja. Samuel L. Jackson. Ah, nee, der Genau, ist vor. Samuel Jackson, den mochte Oder ich noch, auch, der ist in ja. dem Teil gestorben, Jack ne? Schreuder, ja. Und kommt der, in Episode 7, der ist nicht gestorben, Episode 7 ist ja auch da. Also über Star Wars. Da kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil wenn man über Star Wars reden möchte, können wir hier bis morgen sitzen. Habe ich halt nur in meinen Honorable Mentions in Anführungszeichen. Ich finde halt, die Filme sind gut, aber jetzt nicht so überragend, dass sie in meine Top 5 kommen. Aber ich finde halt, was bei Star Wars wirklich schön ersichtlich wird, ich finde, es ist aus meinen Augen das größte Universum, in das ein Zuschauer aufgenommen werden kann. So. Weil du kannst da eine Theorie machen, hier gibt es noch eine Serie, so wie Clone Wars oder Rebels, das, was weiter erzählen kann. Dann gibt es da noch eine Literaturreihe, die zwar ist, die jetzt nicht mehr zum Kanon gehört, aber naja. Naja, Und also es gibt auch welche, die zum Kanon gehören. ja, ich weiß. Und da gibt es doch dann noch Comicreihe und so, ne? Und ich finde, das ist halt einfach das perfekte Franchise zum Verlieben quasi. Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber es ist halt einfach schön ausgearbeitet, wie das mit den Möglichkeiten spielt quasi. Nicht nur die Filme. Genau. Generell. Das ist so ein Universum, das kannst du, da kannst du dich reinwerfen und genießt du einfach. Obwohl es auch dort Probleme gibt und was dieses Franchise auch ausmacht, ist halt, dass es nicht so albern wirkt wie beispielsweise Transformers. Und manchmal nehmen die sich auch auf die Schippe. Zum Beispiel Han Solo, ist ja ganz klar. Leia steht vor ihm, sagt, ich liebe dich und er sagt, ich weiß. Und Kurz bevor ein Carbonit eingefroren genau. wird, übrigens. Und genau, das merkt man, okay, die Figur, die nimmt sich in dem Sinne auch nicht ganz ernst, weil sie weiß, okay, ich bin einfach ein Cowboy, der im Weltraum rumschickt. Rumläuft. Und in Episode 2 ist ja genau der Gegensatz dazu, wo, keine Ahnung, war, ich weiß nicht, wie es genau war, aber irgendwie meinte hier Padme, ich weiß gar nicht, warum ich dich so liebe. Nee, genau, doch, ich glaube, ich weiß gar nicht, warum ich dich so liebe. Meinte Anakin irgendwie, weil ich dich so liebe. Also, oh, irgendwie, Alter, komm schon. Nervt. Scheiße. Komm. Ich werde sowieso irgendeine Missgeburt machen namens Luke, die auch noch nicht zur dunklen Seite übertritt. Also, komm. Alter. Gut. Naja. Aber Episode 1 und 2, 1 bis 3, naja. Sollte man. Es ist eine andere Filmreihe, finde ich. Wenn man die anders genannt hätte, hätte man die zum Beispiel genannt, keine Ahnung, Star Wars, Republic, Origins oder The End of the Republic. Und dann hätte man daraus so eine eigene Anthology-Reihe gemacht oder so, keine Ahnung. Und das nicht zum Star Wars-Kanon gepackt. Das wäre jetzt, glaube ich, besser gewesen. Ja, hoffen wir mal, dass nach dem meiner Meinung nach der guten Episode 7 jetzt nicht noch mal sowas passiert. Ja, aber ich habe gehört, nach Episode 9 soll noch eine Trilogie kommen. Ja, und die wird dann wieder schlecht, das kann ich jetzt schon sagen. Aber das ist schade, weil so ein Ja, dann tolles reißen die Franchise drei. so enden würde. Machen wir Ja, noch das eine muss man halt, da Trilogie. muss man halt auch wieder alles aushebeln, weil es ist. Ja, weiß ich auch nicht. Soll ich mal meinen Platz 4 sagen? Ja, das Gibt's ist auch gar eine nicht gute so viel Idee. zu sagen, ich glaube, den Film hast du nicht gesehen. Ein Film, der durch sein überragenden, namhaften Cast überzeugt, der mega Mindfuck ist, wenn man ihn sich anschaut und halt einfach ein super Heist-Movie ist, den man sich einfach, das ist Popcorn-Kino, ne, der Spaß macht. Emoji Und Movie. genau. Nee, der macht halt super Spaß, ein Plot-Twist da, hier und da, und dann denkt man, den Film durchschaut zu haben und man hat es nicht. Und fand ich super klasse. Sehr unterhaltsam, fesselt einen wirklich, nimmt meine Konzentration auf, das schaffen nicht viele Filme. Und das ist, weißt du schon? Twist hast du gesagt. Terminator 2? Keine Ahnung. Es ist die Unfassbaren, Now You See Me. Ah, okay. Mit Jesse Eisenberg, mein Lieblingsschauspieler. Wollte ich Woody unbedingt Harrelson mal haben wir sehen. dabei. Woody Harrelson haben wir dabei, Mark Ruffalo, also Hulk. Und Morgan Freeman, der in jedem Film mitspielt. Morgan Freeman, Dave Franco, Michael Caine und Isla Fisher. Die Frau muss natürlich als letztes genannt werden. Richtig Ja, gut, ey. alles mega gute Schauspieler, die verdammt gut gespielt haben. Und der Film hat super Spaß gemacht einfach. Also mehr, ich Ich weiß gar nicht, ob ich. Weißt du, ich habe ihn vor Forrest Gump gesetzt. Ich habe gerade so mega überzeugt und euphorisch von Forrest Gump geredet. Und zu Die Unfassbaren kann ich und will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Der zweite Teil war übrigens viel schlechter als der erste, aber trotzdem noch sehr annehmbar. Ich finde halt einfach, der Film war gut. Er war sehr gut. Er hat mega Spaß gemacht. Kamera, vernünftige Arbeit. Die Schauspieler waren alle sehr überzeugend. Der Film hatte sehr cool gewirkt, auch an einigen Stellen und nicht zu cool. Und, ja, Special Effects waren alle mega gut und man hat gedacht, man wird da wirklich verzaubert. Ne? Den Film musst du dir unbedingt mal anschauen. Super Film, Dune Fast war bei mir auf Platz 4. Okay, also ich wollte mir auch mal anschauen, als ich mal in Nürnberg war. Oder als auf Netflix war, glaube ich. Ich glaube, jetzt ist er gar nicht mehr auf Netflix, müssen wir Aber ich gucken. glaube, der war mal oder so. Der war Irgendwas auf jeden war Fall mal, da. da habe ich ihn das nicht mal gesehen. Genau, da wollte ich ihn auch mal schauen, habe ich aber nicht gemacht. Weiß auch immer nicht warum. Aber naja. Also ich habe den Film nicht gesehen, ich kann nichts dazu sagen, aber na gut, morgen Freeman spielt mit. Da müssen wir Also, ja rein, unfassbar, das ist da immer theoretisch. noch hier. Ah, immer auf Netflix, okay. Sollen wir weitermachen? Platz 3. Oder möchtest du noch einmal zu dem Film sagen? Nee, ich hab da nichts mehr zu sagen. Okay. Das ist ja traurig, denn Platz 4, Lieblingsfilm, das nichts zu sagen und eine Minute darüber zu labern. Okay. Ein Film, ein Prequel zu einem anderen Film ist, den wir letztes Mal in unserer Hassfilmreihe hatten. Jetzt muss ich überlegen, was du in deinem Hassfilm genannt hattest. Ein Ja, es Prequel? war. Das heißt Den ein. hassen wir beide. Also, das ist der Film, der mir jetzt in der Liste steht, ist ein Prequel zu dem Film, den wir in der Hassliste hatten. Du redest jetzt aber nicht von Ice Age, oder? Doch, ich rede von Ice Age. Ice Age 3? Ice Age 3 ist für mich ein richtig geiler Film. Den hast du echt so hoch gerankt? Krass, Ja, krass. also ich finde, also ich habe jetzt einfach mal gedacht, okay, ich packe meinen Animationsfilm mit rein und Ice Age 3 ist bei mir ganz klar einer meiner Lieblingsfilme und Lieblingsanimationsfilme natürlich. Der Lieblingsanimationsfilm von mir. Weil ich finde einfach, dieser Film scheißt nicht direkt auf die ersten beiden, sondern er führt sie einfach weiter und macht nicht von wegen, okay, mach die gleiche Story nochmal neu. Die denken sich, okay, wir machen was richtig Absurdes, machen einfach Dinosaurier, die unter der Erde wohnen und sagen, okay, das gibt's. Und die sagen ja selber, okay, das habe ich nicht gedacht und die nehmen es auch nicht ganz wahr, aber müssen ja irgendwie damit leben. Dann finde ich diese Handlungsebene, also Handlungsstrang, es gibt ja einmal Sid, einen Handlungsstrang, dann gibt es einmal Money Mit mit den seinem, Eiern, das war so ein genau, Ding. Money mit seiner Tochter, die kommt. Und dann halt noch Diego, der halt schon ein bisschen älter geworden ist. Und dann, was übrigens, dieser Aspekt wurde in Ice Age 4 sowas von ausgeblendet, das hat mich so Ja. genervt. Diese drei Handlungsstränge so gut kombiniert sind und Sid, den man davor immer so ein bisschen nervig fand oder ein bisschen lustig halt, der kriegt eine ganz andere Ebene. Da merkt man richtig, dass er ganz alleine ist und dass er halt auch Gefühle hat. Und das hat man einfach im vierten auch ultra vernachlässigt. Hat man einfach wieder so primitiv dargestellt. Von wegen, ich bin lustig, ich habe eine alte Oma und so weiter und so fort. Aber man hatte nicht so eine Nähe zu irgendwie in Ice Age 3. Und ich finde, Sid wurde richtig emotional aufgebracht. Und Scrat auch mit seinem Love Interest, das fand ich echt gut. Also Ice Age 3 ist einer der besten Animationsfilme, finde ich, die ich je gesehen habe. Zu Ice Age 3 muss ich wirklich sagen, ich habe eine sehr starke emotionale Bindung zu dem Film. Weil als Kind war der wirklich Jahre, Jahre lang mein Lieblingsfilm. Ich fand ihn so klasse. Der hat mich inspiriert, mich mehr mit Film zu beschäftigen. Weil damals war Film halt noch nicht so wirklich ein Thema für mich. Und Ice Age war halt so das Franchise, was unser Familienfranchise war. Zusammen mit Madagaskar übrigens. Ja, Madagaskar, na, der erste Teil war gut. Zweiter auch. Ja, ich habe ihn zu oft gesehen. So, danach hat er mir immer nicht mehr gefallen. Und Ice Age 3 ist halt so einer der Animationsfilme, der mir bis heute noch im Gedächtnis bleibt, weil er sich auch so schön mit vielen Problemen auseinandersetzt. Also für die Kinder, klar, für die Kinder ist es schön, dieses Quietschbunte immer zu haben und es macht Spaß, es ist niedlich zuzuschauen und so. Aber wenn man heute mal auf den Film guckt, dann kann man sehen, dass man viele Probleme auch von verschiedenen Generationen hat. So, der erste Love Interest, den man von Scrat hat, wo dann sich am Ende herausstellt, dass diese Person einen eigentlich nur ausnutzen möchte. Man kann man das mal analysieren und sehen, was dahinter steckt, weil Scratty ja eigentlich nur die Eichel haben. Ja. Okay, ja, wir haben es verstanden. Wir wollten die Nuss wollen, obwohl. Ja. Diego Die Nuss. hat sich. Diego muss sich damit auseinandersetzen, dass er immer älter wird, immer gebrechlicher, nicht mehr so Logan wie früher. Genau, genauso wie Logan. Sid beschäftigt sich damit, das erste Mal wirklich Verantwortung zu übernehmen über andere Lebewesen. Das ist verbindbar mit, wenn ein Kind ein Haustier hat. Ja, genau. Und Ellie und Manny. Die ja selber ein Kind kriegen und ja in der Ehe sind quasi in dem Prinzip, das ist halt so für die Elterngeneration genau entsprechend. Und das ist halt so super, wie das alles in einem Film vereint. Das passt ja vor allem auch noch super. Was ich übrigens nochmal dazu sagen möchte, ich finde, das Ice Age Franchise hat von allen Animationsfilmen, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ja, ich glaube von allen Animationsfilmen oder Animationsfranchise die beste deutsche Synchronisation. Das würde ich auch sagen. Vor allem durch Otto Walkes, der Sid spricht. Ist, den man halt, also die jüngere Generation vor allen Dingen auch als Sid kennt. Und der macht das so super mit seiner Stimme. Und die kann er so toll verstellen und so schön lispeln. Das ist so super. Dann haben wir noch den leider verstorbenen Arne Elsholz, der Money, ne? Von Tom Hanks ist, der Money gesprochen hat. Genau, den fand ich auch super. Mega gut. Und oh Gott, ey, einer meiner liebsten Synchronsprecher. Thomas Fritsch, der Diego gesprochen hat, der hat so eine geile Stimme, Alter. Das ist so Hammer, dem zuzuhören. Der könnte so tolle Hörspiele, hat er bestimmt schon mal gemacht. Natürlich, muss er. Ja. Der hat auch bei Der Wichser mitgespielt. Und also, wen hat er da gespielt? Hat er da den Kommissar gespielt? Ich glaube, da hat er den Bösewicht gespielt. Oder war das bei Neues vom Wichser? Auf jeden Fall hat er da mal mitgespielt. Und der hat so eine tolle Stimme. Der kann so toll Bösewichte synchronisieren, aber auch Charaktere wie Diego. Und Diego ist ja eigentlich ein Antiheld. Ja, genau. Stimmt, der war ja im ersten Teil sogar quasi ein Bösewicht. Stimmt. Der war der Antagonist, dann hat er sich halt gedreht. Der erste Teil ist auch ultra super rührend. Und man konnte halt den ersten nicht noch einfach nochmal machen. Man hätte ja auch sagen können, okay, das Kind kommt zur Welt und dann müssen sich irgendwie versuchen, das Kind zu retten oder so. Da hätten die einfach die Story vom ersten Teil nochmal neu gemacht. Aber nein, sie haben was Neues gemacht. Und das ist auch richtig besonders an diesem Film. Da müssen sie nicht einfach die Handlung vom ersten Teil nochmal neu machen. Nein, die trauen sich was Neues und das klappt auch. Und bei Ice Age 4 hat es eben nicht geklappt. Ja, Ice Age 3 war ein klasse Anniversary, das stimmt schon. Deswegen Ice Age 4 ist einfach eine Katastrophe, finde ich. Also man vergisst einfach, dass einfach alle immer älter werden. Das ist denen ja egal. Irgendwie Manni muss ja jetzt schon über 70 sein. So ein Mammut wird eigentlich nur 10 Jahre, 20 Jahre drin, glaube ich. Die werden nicht so alt. Und Sid muss auch schon lange tot sein. Oh nein, der hat nicht mal Augenringe. Manni hat ja ein bisschen dunkleres Fell bekommen, glaube ich. Oder ein bisschen helleres, keine Ahnung. Jedenfalls, ein bisschen hat er sich verändert. Oh, nicht viel. Ja, manchmal würde es helfen, einfach Filme zu vergessen. Ich mache mal weiter mit meinem Platz 3, wo wir gerade bei Animationsfilmen sind. Mein allerliebster Animationsfilm. Auch Kindheit, emotionale Bindung. Das war, glaube ich, der erste Film, den ich überhaupt gesehen habe. Also, darf ich raten? Ja. Emoji-Movie? Spack. Auch mit einer sehr tollen deutschen Synchro. Ich habe ihn letztens das erste Mal auf Englisch geguckt. Und was? Mir ist das ein Emoji-Movie auf Englisch geschaut? Maul. Mir ist aufgefallen, dass sich wirklich kaum Unterschiede bilden zwischen Deutsch und Englisch. Das ist König der Löwen. Einfach ein Meisterwerk. Die Musical-Einlagen, also die Lieder, die gesungen werden, so wunderschön, so unterhaltsam, so toll zum Mitsingen. Es ist einfach der Kinderfilm. Das erste Mal, wenn meine Kinder anfangen zu denken, kriegen die den Film auf die Nase gedrückt. Und zwar jedes Jahr so irgendwie zum Geburtstag oder so. Das wird ein Ritual. Dieser Film ist wunderbar. Ich weiß gar nicht, ich bin sprachlos einfach. Ich bin sprachlos. Ja, keine Ahnung, ich kann da echt nicht so viel zu sagen, weil es diese Synchronisation, ne? Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, Timon und Pumba sind meine allerliebsten Filmfiguren aller Zeiten. Einfach, weiß nicht warum, aber ich kann mir die angucken und ich denke mir, ich will mehr von denen. Die haben ja auch eine eigene Zeichentrickserie bekommen, die ich sogar gefeiert habe, obwohl die komplett scheiße war. Ja? König der Löwen 1,5 beziehungsweise König der Löwen 3 fand ich auch sehr unterhaltsam, wegen Timon und Pumba einfach. Ne? Timon und Pumba sind halt so toll. Und dann haben wir Simba, der da ohne seine Familie aufwachsen muss, der denkt, seinen eigenen Vater getötet zu haben. Und es ist so emotional, weil sein Vater halt am Anfang stirbt und dann haut er ab und dann wird er von den Hyänen verfolgt und trifft auch Timon und Pumba, die so toll auf ihn aufpassen, auch wenn sie null irgendwie so eine Elternfiguren sind. Und dann haben wir noch Scar, der übrigens auch von Thomas Fritsch gesprochen wird. Deswegen meine ich, oh Gott, ey, das ist so bedrohlich und Scar ist so ein Arschloch, wenn man sich diesen Film anguckt. Und da freut man sich richtig, dass er am Ende so hart aufs Maul bekommt. Es ist so ein toller Film, so super für Kinder. Und Auch für mich, ich kann mir diesen Film echt endlos oft angucken. Es ist so ein toller Film. Auf IMDb auch auf Platz 3 der besten Animationsfilme aller Zeiten. Welcher ist auf Platz 1? Das heißt, Alles der steht Film Kopf. heißt. Nee, das ist ein. Ist ein Anime. Jumanji. Achso, okay. Your Name heißt der. War ja auch wahrscheinlich, oder? War ja auch, oder? Ich habe den nicht gesehen. Ich meine, auf Platz 2 ist wahrscheinlich auch ein Anime. Ja, genau. Stimmt, ja. Okay. Das war, glaube Übrigens auch ich, Platz Chiros 1 der Reise. besten Filme, also jemals auf, erschienen sind auf IMDb. Ich glaube, The Shawshank Redemption, also die 12 Geschworenen, glaube ich. Ah, okay. Mit Morgan Freeman. So, hast du noch was zu König der Löwen zu sagen? Also, ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe nur gehört, dass der zweite Kacke sein soll und dass es noch eine Animationsfilmserie über den Sohn von, oder die Tochter kann dann von Simba geben. Den Sohn Kion von Simba. Und der hat nicht nur eine Animationsserie bekommen, sondern auch einen Film. Der Film kam vor der Serie und das ist der letzte Rotz. Ich habe mir nur einen Trailer angeguckt, aber da habe ich schon gesehen, dass das alles sehr comic-mäßig gezeichnet ist. Also so übertrieben schwarze Ränder und viel zu bunt. Viel zu bunt. Es gibt eine Szene in König der Löwen, die das ist quasi das Musikvideo zu Ich will jetzt gleich König sein. Ja. Ich Okay. will jetzt mein. Okay, meine Bildschirme genauso. Oh, ich will jetzt gleich König sein. Es ist. War halt sehr schön und da war alles sehr bunt und ne, so überall Pflanzen und Tiere, die mitgetanzt haben. Und genau so ist die gesamte Serie, die Garde der Löwen übrigens heißt die Serie, aufgebaut. Und ich werde mir das nicht angucken, einfach weil ich mir dieses Meisterwerk nicht zerstören möchte. Ja, kann ich verstehen. Deswegen hoffe ich ja auch, dass sie nach Ice Age 5 auch keinen weiteren Film rausbringen, weil ich nicht einfach noch mehr Vergewaltigung eins sehen will. Ich finde bei Ice Age oder zum Beispiel bei Fluch der Karibik braucht man einfach so einen letzten Film, wo man ein vernünftiges ändert. Bei Fluch der Karibik wäre, dass Jack Sparrow einfach stirbt. Und Na, das will ich nicht. bei Ice Age wäre es, dass alle einfach sterben. Keine Ahnung, das galt Zack. irgendwie in Frieden Wie wär's für. denn ein Film, wo so ein Meteor einschlägt? Genau. Genau. Oh, perfekt. Dann holen wir Ach Buck einfach Scheiße, das war zurück. ja Ice Age 5. Ja. Hast du es gerade Mann. nicht gemerkt? Nee. Der Ochstrunsturm am Ende. Okay, der Magnet ist bestimmt magnetisch, oder? Der Magnet, genau. Der Meteor ist bestimmt magnetisch. Warum? Die fangen beide mit M an, keine Ahnung. Und dann machen wir einfach ganz viele Steine davor, die natürlich diese fette Geschwindigkeit dämmen werden. Ist klar. Und. Oh, diese. Also, das Schiff war auch blöd. Also, er war lustig, aber er war halt trotzdem strunzdumm. Wenn ich eher vielleicht darüber nachdenke, desto weniger gefällt mir dieser Film. Aber ich werde ihn wahrscheinlich anschauen, wenn er mal wieder im Kino, er läuft mal wieder im Kino, wenn er mal wieder im Fernsehen läuft. Dein Platz 2. Meiner, deiner? Meiner, nee, ich Deiner. bin dran. Ja, genau. Ist es ein Film, den du noch nicht gesehen hast, den ich dir aber ausgeliehen habe? Arrival? Genau, das ist Arrival. Arrival auf Platz 2. War der wirklich so gut? Der war super. Also, ich möchte jetzt keine hohen Erwartungen setzen an den Film, aber das hat, wenn ich mir einen Film anschaue, dann denke ich mir zwischendurch, keine Ahnung, wenn ich immer Stopp drücke, um pinkeln zu gehen oder so, dann denke ich mir, das ist echt ein guter Film, schaue ich mir gerne weiter an. Und macht Spaß oder so. Und Arrival ist halt so, okay, der streckt sich halt über die ganze Zeit. Ich finde auch nicht, dass er über irgendwie langweilig wird oder so. Du musst dich halt auf diesen Film auch einlassen. Und das ist halt so geil. Du denkst dir, okay, geil, Hollywood-Streifen, du hast da die Aliens, die auf die Erde kommen. Boom, boom, boom, Explosion, Michael Bay. Boah. Aber das ist dieser Film eben nicht und das macht diesen Film auch ultra besonders, wenn du ein Science-Fiction-Thema hast und Science-Fiction wurde in letzter Zeit echt durch den Dreck gezogen, durch Filme wie Transformers oder so, die ja auch Science-Fiction-Elemente haben. Und dieser Film zeigt einfach, wie toll und schön Science-Fiction sein kann und wie dreckig aber auch und wie intelligent. Und der Film kombiniert ja auch Linguistik oder mehrere Sprachenwissenschaften generell. Und das ist so interessant. Und am Ende es ist halt, ja, es ist ein Plot-Twist, aber so ein Plot-Twist, den du gar nicht erwartet hättest. Wenn du dir einen Krimi anschaust, dann denkst du, okay, ich muss den mal daraus finden. Am Ende ist es ja jemand, der es nicht gedacht hätte, dass es der ist. Und bei dem Film erwartest du einfach keinen Plot-Twist. Du erwartest ihn einfach nicht. Und auf einmal kommt der und der ist einfach so passend und genial. Und ich habe noch nie so einen geilen, fetten Plot-Twist bekommen. Und dieser Film hinterfragt auch generell die Wahrnehmung von bestimmten Dingen, die für uns selbstverständlich sind, die für uns auch nicht anders möglich sind. Wenn du zum Beispiel denkst, was wäre denn, wenn es eine andere Farbe gäbe, außer die, die wir kennen? Dann musst du dir erstmal so eine Farbe vorstellen. Das kannst du aber nicht, weil dir nicht mehr Farben einfallen. Und dieser Film kreiert sozusagen eine neue Farbe. Und worauf du nicht gekommen wärst, obwohl es eigentlich relativ einfach ist, wenn du es mal drüber nachdenkst. Aber es ist einfach so perfekt. Und dieser Film macht doch so viel Lust auf mehr. Du schaust ihn dir an und denkst dir, okay, wie geht's aus? Es wird immer spannender und spannender, um ohne irgendwelche großen Effekte oder so einzubauen. Dieser Film geht durch seine Dialoge vor allem, aber auch durch sein Show, don't tell Prinzip. Ist das, zeigt er und macht so viel Spannung. Und das schafft bei mir kein anderer Film. So, ich glaube, ich habe jetzt erstmal genügend darüber gesagt. Du hast ihn noch nicht gesehen, deswegen würde ich sagen, ich halte jetzt meine Klappe über diesen Film, damit ich dir nicht zu viel Vorfreude mache. Es klingt so, als müsste ich mir auf jeden Fall mal angucken, aber dafür muss ich mir einen Termin festlegen, weil wenn ich mir sage, okay, ich gucke mir auch, heute habe ich auch noch 2 Stunden Zeit, dann kann ich auch mal Arrival gucken. Das Also, funktioniert nee, sowieso echt das bei mir solltest du nicht nicht. machen. Du musst dich schön sagst, okay, ich habe 20 Uhr, ich schaue mir diesen Film jetzt an, ich bin noch hellwach und du musst diesem Film auch, du musst ihm seine Chance geben, sich zu entfalten, wenn er dem Anfang vielleicht langweilig vorkommt oder nicht. Ich fand ihn die ganze Zeit unterhalten. So, Okay. dann deine zwei, das war's ja auch Mein. schon. Ja, genau. Mein Platz 2. Ich habe vorhin Robert Zemeckis angesprochen bei Forrest Gump. Ja, Rick da und kann ich Morty. jetzt. Genau, nein, da kann ich jetzt nicht so eine krasse Einleitung drüber machen. Es ist so die Zurück in die Zukunft-Trilogie. Also ein Franchise auf Platz 2. Es ist auch so ein Ding. Das ist halt. Ich weiß, du hast gewisse Filme, die du dir immer mal wieder anguckst, wenn du krank bist. Und ich bin leider nie krank, aber sonst würde ich mir diese Filme auf und ab angucken. Ich kann mir den ersten Film an, den ersten bis dritten Film angucken und wenn ich den dritten fertig habe, denke ich mir, boah, jetzt nochmal den ersten. So, weißt du, das ist so großartig. Das ist ein Film, der Spannung erzeugt mit Zeitreisen. Das habe ich vorher noch nie gesehen, weil Zeitreisefilme immer so scheiße sind. Die werden nämlich nie erklärt. Wenn man mal Die das, das Zeitmaschine. Wenn man mal das Großvater, der habe ich nie gesehen, leider, weil ich habe gehört, der ist nicht schlecht. Wenn man das Großvaterparadoxon überdenkt, du reist in die Vergangenheit zurück, tötest deinen Großvater, dadurch wirst du nicht geboren, dadurch kannst du nicht in die Zeit zurückreisen, um deinen Großvater zu töten. Na? Na. Das wird bei Zurück in die Zukunft erklärt, durch verschiedene Zeitleisten, und das ist so großartig. Und das ist so dieser Doc Brown, der stellt das so dar, als wäre es so, als wäre es halt was ganz Großes. Es ist ja auch was ganz Großes, aber als hätte er sich 5 Minuten hingesetzt und es kurz mal erfunden und dann sieht er so, Great Scott, sowieso, Christopher Lloyd hat das ist halt seine Rolle, so, das ist so sein Ding. No. Das war so super und das hat einfach mega Spaß gemacht. Und es gibt halt Filme wie Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, glaube ich, war das. Da denkt Der man sich dritte war halt so, das. der dritte? Der dritte ist Gefangener von Azkaban. Ja, wo Hermine auf einmal so ein Zeitamulett kriegt aus dem Genau, Nichts. das war im dritten. Und dann in die Zeit zurückreisen kann. Und dann gibt es 2 Versionen. Die gibt es ja auch bei Zurück in die Zukunft. Aber dann gibt es 2 Versionen von den Figuren und die können sich gegenseitig beeinflussen. Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Dann kannst du dich einfach selber umbringen, sodass du in der Zukunft nicht in die Vergangenheit reisen kannst. Das ergibt keinen Sinn. So, weißt du? Und bei Zurück in die Zukunft ist das klasse. Aber es ist so gut gelöst. Man hat immer so ein bisschen Intrigen mit Biff und Giff und Buford. Keine Ahnung, wie die alle heißen. Und Doc Brown und Marty McFly. Und dann haben wir noch seine fiese. Scheiße, ist das jetzt nicht falsch? Bitte? Jessica oder so? Nee, Jessica? Nee, Jessica war es bei Rick und Morty, egal. Sowieso der erste Teil so humorvoll auch. Diese Problematik, die da entsteht, dass er dafür sorgt, dass seine Eltern nicht mehr zusammen sind. Und diese geile, das war nicht direkt die Endszene, aber diese geile Szene, wo er einfach die Musik aus der damaligen Neuzeit, also den 80ern, in die 60er bringt. Und dann Johnny B. Goode auf Gitarre spielt und die ersten Leute anfangen. Das krass zu finden und sobald er mit der Gitarre ausrastet, finden die Leute das all komisch. Und dann steht da hinten ein Typ, der für die Band gespielt hat, der Marvin Berry heißt, ruft seinen Cousin Chuck an und meint: Hier, das ist dein Style. Und dadurch hat Chuck Berry nämlich Johnny B. Goode geschrieben. Das ist halt so, das sind halt so Sachen, da kommt kein Mensch drauf. Das ist halt so geil. Und ach, ich liebe dieses Franchise, aber ich habe das Gefühl, das muss ich mir jetzt gleich wieder angucken. Ne? Das Das denke ich mir auch mal ist. so, wenn ich mir so Filme hier aufschreibe und dann denke, oh, ich muss diese Filme Oh, unbedingt das sehen. ist so super. Zurück in die Zukunft. Das ist einfach so Hammer. Und ich denke mir immer wieder, ich gucke so stundenlang YouTube-Videos an, irgendwie von Reunions mit Scheiße, Michael J. Fox, Christopher Lloyd Nein, der und heißt nur Michael J. Fox. Der heißt nicht Scheiße, Michael J. Fox. Michael J. Fox und Lia Thompson, genau so hieß sie. Christopher Lloyd, dass der überhaupt noch lebt, ne, und dass der noch Filme dreht, der war ja damals der war in Abgang mit Stil, der ist richtig gut gewesen in dem Film. Ja, aber der war ja damals schon mega alt, so weißt. Und besonders wie die Filme immer damit spielen, dass man sehen möchte, wie es weitergeht, aber das ist halt nicht so ein übelst asozialer Cliffhanger, sondern ein spannender Cliffhanger am Ende des ersten Teils, wo Doc Brown den gerade wieder in die Vergangenheit, nee, in die Zukunft zurückgereisten Marty auffällt und meint, wir müssen in die Zukunft, um deinen Sohn davon abzuhalten, das zu machen, und dann hört der Film auf. Man kommt erstmal zurück in die Zukunft 2 weiter, genau an dem Punkt. Das ist auch so genial. Sowas habe ich vorher auch noch nie gesehen, dass man einen Film an dem Punkt anfängt, wo der vorherige aufgehört hat. Genauso, das ist sogar noch geiler, fand ich das zwischen 2 und 3, wo Marty den Brief von Doc Brown aus dem Wilden Westen geschenkt bekommen hat. Geschickt bekommen hat. Und dann weiß er muss in den Wilden Westen. Und die Wilde Westen-Dings wird zwar von vielen als das schlechteste Teil bezeichnet, liegt auch vor allen Dingen daran, dass es sich wirklich nur im Wilden Westen abspielt und die anderen beiden Teile springt halt so mal zwischen den Zeiten hin und her. Aber der war auch richtig genial, finde ich. Der hatte so viele gute Elemente. Zurück in die Zukunft, einfach bombastisch gut. Ich fand auch den zweiten Teil vor allem, da sagen wir manche, okay, ja, der ist nicht so gut wie der erste, aber ich finde der zweite, der macht am meisten Lust auf mehr. Und deswegen habe ich auch sehr auf den dritten gefreut, als ich mir den mal von dir ausgeliehen habe. Aber den dritten, hat mich ein bisschen abgeschreckt, weil der hat das nicht ganz so auf die Schippe genommen, dass dass Marty eigentlich nicht in diese Zeit reinpasst. Auf einmal war Brown da war und dann war auf einmal in dieser Zeit angepasst und so. Aber ich fand die Anfangsszene lustig, wo er dann ihn so verkleidet hat und dann so, ja, von wem hast denn die Sachen? Ne? Ja, die habe ich doch von ihnen. Erinnern Sie sich nicht mehr? Oh Gott. Das fand ich auch gut, aber am Ende... Ich finde, der erste war der beste, aber der zweite hatte mir mega gute Special Effects für die Zeit mit dem Hoverboard und dem... Genau, dem 16. fliegenden Auto. Dem 16. Schwarzer Hai-Teil. Aber das Blöde aus dem zweiten... Habe ich gerade Schwarzer Hai gesagt? Ja. Das ist ein Weißer. Das ist. Der schwarze Hai von Steven Spiel. Da ist ein Blaues. Oh Gott. Okay, jedenfalls. Ja, gut, aber das soll, glaube ich, extra ein bisschen billiger aussehen. Was mich am zweiten Teil und am Ende des ersten stört, ist halt, dass da einfach so erklärt wird: von wegen, okay, wie nehme ich aus der Zeit raus? Und packen dich eine Zeit, wo du später erwachsen sein wirst, aber wenn du aus der älteren weggenommen wirst, dann bist du in der späteren gar nicht mehr präsent. Deswegen, er kann doch nicht einfach weggenommen werden sein und auf einmal auf einmal der Kinder. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Du kannst sie nicht einfach rausnehmen. Und hat der Film zum Beispiel nicht erklärt. Und in dem Hauptschiff endet, da wird das so genommen. Warte mal, wenn du mich jetzt mitnimmst, dann kann ich doch gar keine Kinder kriegen und dann könnte gar nicht in Zukunft gar nicht passieren. Oh Gott, Marty, weil ich dir das erzählt habe, wird sich alles ändern. Es wird keine Hoverbots geben, es wird keine Pepsi-Dingens-Womans geben und es werden keine fliegenden Autos geben, weil ich dir das gerade erzählt habe. Oh Gott, das ist einfach so lustig. Aber naja, generell, es ist auch ein schönes Franchise. Und vor allem, dass sie 2 und 3 gleichzeitig gedreht haben. Das fand ich auch ziemlich cool. Dass sie eigentlich als ein Film gedacht waren und die großartige Entscheidung, das in 2 Teile zu splitten. Na gut, vielleicht wäre es dann besser gewesen mit dem dritten. Ja, nee, dritten, auf keinen Fall. Ja. Das wäre so scheiße gewesen, wenn man das in einem Film gehabt hätte. Ja, da war wirklich eine gute Entscheidung von der Produktion. So, dein Platz 1, da bin ich jetzt gespannt drauf. Auf meinem Platz 1? Das sollte eigentlich so... ja, ich glaube. Na gut. Ja, das ist ganz klar. Das ist Transform. Nein. Es ist natürlich Indiana Jones, die Trilogie 1 bis 3. Und naja, was soll man zu diesem Film halt sagen? Wenn man sie noch nicht gesehen hat, dann ist es eine Schande. Man sollte diese Filme unbedingt gesehen haben. Egal, wenn mir da sagt, oh, die Filme sind alt und die haben keine Special Effects. Mir auch scheißegal. Schaut euch doch einen blöden Transformers-Kack an. Oh, ich habe sogar gehört, ich hab übrigens gehört, dass es einen vierten Teil gibt, der 2008, glaube ich, rausgekommen ist, mit einem alten Harrison Ford und der Typ von Transformers übrigens, Shia LaBeouf. Aber das halte ich für was? Durch. Ja, also das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Von George Lucas und Steven Spielberg. Also, nee, das glaube ich nicht. Mit angeblich richtig schlechten Special Effects und, jetzt kommt das Größte, mit Aliens. Ein Archäologe, der sich mit Aliens auseinandersetzt. Das klingt ja so bescheuert, als ob das irgendwer jemals drehen würde. ja. Leider, vor 9 Jahren war das. Nächstes Jahr sind es 10 Jahre her, dass dieser. 10 Jahre musst du dir mal vor Augen halten. Vor 10 Jahren kam der letzte Indiana Jones schon raus. Das kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, das ist 2008. Das ist einfach schon 10 Jahre her. Aber egal. Jedenfalls, Indiana Jones 1 ist so ein richtig ikonischer Film, der auch so viele andere Franchises geprägt hat. Ich meine, ich sehe immer noch ganz viele Anekdoten, auch unter anderem Superheldenfilmen, wo du dann zum Beispiel hier in Star-Lord, im Film Guardians of the Galaxy kommt mir Star-Lord auch manchmal so vor wie so ein kleiner Harrison Ford, der dann auch noch ein bisschen rumtänzelt und der seine Gadgets dort hat, weil Indiana Jones, wenn du mal überlegst, ultra viele Gadgets, seine Peitsche, der hat seine Pistole, der hat sein Hut kann nicht vieles, aber seine Tasche, wo auch eine Menge drin hat. Indiana Jones ist eigentlich Batman. Genau. Obwohl, nee, Batman ist er nicht, weil Indiana Jones ist halt so jemand, er kämpft fürs Gute, aber ist gleichzeitig auch ein Böser, weil er auch Leute umbringt. Das macht ihn nicht besser. Und es wird zum Beispiel das Gegentum zu Batman, der kämpft fürs Gute, aber er tötet halt keine Menschen, außer natürlich, man hat Zack Snyder und der macht so einen Batman, der auf einmal umbringt. und das ist Indiana Jones eben nicht, der sagt, okay, ich habe auch keinen Bock, irgendwelche coolen Sachen zu verrichten, irgendwie coole Kampfchoreografien oder so auszuarbeiten, dann meinen Martial Arts glänzen zu lassen. Nein, er schießt einfach seinen Gegner, wenn er ihn sieht. Und das hat der vierte Teil zum Beispiel nicht gemacht. Einfach Mac. In alten Filmen wäre Mac schon längst erschossen gewesen. Aber nein. Nein, dreifacher Geld, Alter. Mich so genervt. Und, zweitens zum Beispiel auch, den finden zwar viele schlecht, wo wir denken, Alter, komm schon, das ist nicht euer Ernst. Dieser Film ist einfach anders im Gegensatz zum ersten, er ist trotzdem super. Und jeder Film, also jeder von diesen ersten drei Filmen, hat so eine bestimmte ikonische Szene oder Sequenz, die jeder kennt. Zum Beispiel im ersten Teil ganz klar die Szene, wo Indiana Jones von der Kugel wegläuft, von der rollenden Kugel, von der Steinkugel. Das kennt genau. Jeder. Und, das war, glaube ich, mal ein McDonald's-Spielzeug im Happy Meal. im zweiten Teil, ganz klar, die Szene mit dem Hut. Zum Beispiel sieht man das in dem Lego-Spiel von Jurassic World, wenn da Chris Pratt's Figur Owen Grady, Gracie oder so, da unter diese Schienen durchläuft und sich dann so runter kratzt, verliert er seine Haare auf einmal und dann zieht er sie hinter dem weg. Und das ist eine ganz klare Anspielung darauf gewesen, dass Chris Pratt den neuen Indiana Jones spielen sollte. Und das natürlich kommt aus dem zweiten Teil. Und das ist so ikonisch, und auch die Sache mit der Brücke. Und im dritten Teil hatte ich auch letztens, auch, da fällt mir das nicht ganz so ein, aber zum Beispiel Robert Chicken verarscht das auch ganz oft mit der Endszene, mit dem Heiligen Gral, wo die ganzen Gräler stehen und dann ist da der alte Ritter, was ich auch ultra gut gemacht fand. Man hat nicht so einen Typen geholt, der ultra gut kämpfen kann. Man hat einfach wirklich so einen 1000 Jahre alten Mann dahingestellt, der da wirklich nichts mehr kann. Und das auch richtig geil gemacht. Also diese Filme sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Und man kann sie einfach, du kannst sie anschauen, kannst denken, okay, man kann sein Hirn ausschalten eigentlich, wenn du willst. Und nicht darüber nachdenken und einfach genießen, was du siehst. Aber du kannst dir auch darüber Gedanken machen. Und das können nicht viele Franchises. Das kann Star Wars, das kann Herr der Ringe und das kann jetzt zum Beispiel auch Indiana Jones. Und obwohl es jetzt kein großes Fantasy-Spektakel ist oder so, sondern eigentlich so ein Adventure, so eine Geschichte, ist es trotzdem so viel mehr. Und das kann nicht jedes Franchise. Vor allem mit Sean Connery im dritten Teil. Das war so gut. Das war eine Anekdote an James Bond. Weil Indiana Jones auch von James Bond also geschaffen wurde, sozusagen, weil er ein Influencer-Ding ist, wo man ein Einfluss von James Bond in Indiana Jones steckt. Joa, also. Wollte ich erst mal gesagt haben. Die Indiana Jones-Filme haben mich jetzt nicht so umgehauen, so wie dich. Liegt halt daran, dass du halt auch so eine emotionale Bindung dazu hast. Genauso ja, ich bin damit aufgewachsen. Du bist halt damit aufgewachsen. Und ich finde, es sind halt nicht solche Filme, bei denen man das Gehirn ausschalten kann, weil ich viele Sachen halt nicht verstanden habe, weil ich mein Gehirn ausgeschaltet habe. Na gut, ich habe dir schon öfters gesehen, deswegen weiß ich schon, was alles. Ich finde aber sonderbar, halt Harrison Ford, ne, groß, sonderbar? Großartig. Ne, ich finde so, besonders Harrison Ach so, Ford. Achso, sonderbar. Oh Gott, der fällt mir gar nicht. ein großartiger Schauspieler, der irgendwie immer das Gleiche spielt, aber immer irgendwie gut. Ne? Und dann, ich weiß nicht, der hat so viel Charisma und der schafft es da wirklich so eine Actionfigur zu spielen, die halt einfach cool ist und halt irgendwie, er ist halt Archäologe, ne? Archäologe? Archäologe. Archäologe. Und ich finde, weil du vorhin meintest, ja, der ist so alt und er kennt Special Effects und so, ne, das ist gerade das Großartige, weil das schafft, gute Action-Szenen ohne viel Special Effects herzustellen. Genau. Das haben die im Film ja auch angekündigt, haben sie am Ende aber auch nicht gemacht. Ja. Viel zu viel. Also direkt am Anfang sieht man dieses CGI-Murmeltier. Ja. Und das ist halt schon repräsentativ dafür. Ein Präriehund war das, glaube ich, oder Murmeltier, ja, keine Ahnung. Hat sowieso ja keine Rolle. Es kam dreimal in diesem Film einfach vor. Und dieser tolle Kühlschrank. Ja, es gibt ja so eine Redensart im Filmgeschäft. Also früher war es irgendwie was anderes. Irgendwie so ein Notlager, aus der du nicht rauskommst. Und jetzt heißt es irgendwie Man in the Fridge oder so. Haben die das in Indiana Jones 4 irgendwie übernommen. Also generell. Das ist zum Beispiel eine ikonische Szene aus dem vierten Teil, aber sie ist eine ikonisch schlechte Szene, ja, über die sich jeder lustig macht. Oh, deswegen. Ich krieg den Hedrich. Duke in the Fridge heißt es. Ich krieg den Hedrich. Wie kommst du denn jetzt darauf? Weil ich habe an ein Negativbeispiel gedacht und dass man halt auch eine Branche negativ prägen kann und dann so sprichwörtlich einfach mal nachdenken für so ein Geschwür am Hals oder so. oder bei Friends gab es da mal eine klasse Szene, wo Monika ist eigentlich Köchin und dann hat sie halt was irgendwie was gemacht, also halt für ihre Familie. Und dann hat sie da so irgendwie so Küchlein gemacht oder so zum Essen halt, ne? Ja. Und dann kam ihre Mutter so und dann ist hier da ein Ring reingefallen oder ein Ohrring oder so, ne? In diese Dinger. Und deswegen konnten sie die nicht servieren, weil sie diesen Ohrring nicht gefunden haben. Und wenn sich da einer dran verschluckt, geht das ja nicht. Kam die Mutter so rein und meinte so, ach, das ist gar kein Problem, ich habe hier noch die Lasagne im Gefrierfach. Warum hast du denn Lasagne im Gefrierfach? Naja, für den Fall, dass du wieder eine Monika machst. Total klasse. Ja gut, okay. Von Indiana Jones, der absolut keine Special Effects hat, kommen wir zu meinem Platz 1, würde ich sagen. Oh, ich habe das nicht bekommen. Ja, Entschuldigung. Das ist Scott Pilgrim vs. The World, eine Comicbuchverfilmung. Ja. eine Comicbuch-Verfilmung, die ich erstmals auf Netflix letztes Jahr im Sommer auf Fehmarn geschaut habe. Ich wollte mir mal wieder Filme angucken, habe gehört, dass der für Nerds relativ gut sein soll. Und, Edgar Wright. Genau, Edgar Wright ist ein wirklich toller Typ. Ich habe keine Ahnung von seinem Film. Ich habe wirklich nur diesen einen Film gesehen von ihm bisher. Ich möchte mir unbedingt noch Baby Driver angucken. So, das war Pilgrim gegen den Rest der Welt. Ja, also erzählt eine Liebesgeschichte von einem Jungen zu einem Mädchen, die so stumpf daherkommt, das ist eigentlich so total bescheuert. Von einem Jungen zu einem Mädchen, also der wird transsexuell oder wie? Ja, nein, genau. ja, also nein. von Scott Pilgrim zu Ramona Flowers. Achso, da ändert sogar den Namen. Halt, ja, jetzt mal im Mund, okay, ich möchte reden. So, das halt irgendwie sehr, sehr schön ist und sehr liebevoll, aber halt so unglaublich, unglaublich belanglos und absurd. Aber es macht halt einfach Spaß, weil der Film nimmt sich von Anfang an nicht so ernst, genauso wie das Comicbuch halt. Mhm. Und das ist besonders bei dem Film auch beachtenswert ist, dass du hast mir den ersten Band geschenkt von der Comicreihe und man sieht wirklich, dass Panel für Panel in diesem Film übernommen wurde. Und man hat nie so eine Comic-getreue Verfilmung gehabt. Das ist mega gut. Man hat die Gags, die mich eigentlich so alle zum Lachen gebracht haben, sehr plastisch und sehr schön, sehr Slapstick-mäßig dargestellt. Und das fand ich sehr schön. Michael Cera ist ein Typ, in den man sich toll hineinversetzen kann, besonders als schüchterner Junge, als Introvertierter, der halt auch selber Nerd ist. Ramona Flowers hat das sehr schön... Ramona Flowers hat echt gut gespielt. Wie hieß sie? Das war so eine Schauspielerin, die man vorher, glaube ich, gar nicht kannte. Nee, ich weiß auch gerade nicht von denen. Also ich weiß, ich kenne die Figur, aber ich weiß gerade nicht, wie die Schauspielerin Besonders, weil ich weiß, den Comic oder den ersten Teil des Films? Ich habe den Film, also der, ich weiß nicht, ich bin halt Hab so den ein Film nie Film. gesehen. Ich bin halt ein Filmfan. Ne? Mary Elizabeth Winstead heißt die. Ich bin halt Wusste einfach ein ich hart, ich auf Fan. der Zunge. Ich bin halt einfach ein Fan von. Ich bin einfach ein Fan von Filmen, weißt du, und deswegen mag ich den Film lieber als das Comicbuch. Hat sich übrigens auch toll auf die Schippe genommen, kurz vor der Endszene, wo er zu Gideon reinkommt. Zu dieser Feier. Idiot. Ah, Hört man, ja. glaube ich, im Original im Hintergrund jemanden sagen, ah, the book was better than the movie. Ja, Das ist stimmt, total, stimmt. total super. Kieran Culkin, den wir als Wallace Wells haben, den habe ich auch in einigen anderen Filmen gesehen, zum Beispiel Movie 43. Gott, dass du Auch diesen Film gesehen hast. sehr, sehr schön, wir haben auch Anna Kendrick, die nur in einer Nebenrolle dabei ist, als die Schwester von Ja, von Scott. Gott, genau. Halt auch so schön gespielt, finde ich. Und diese Schauspieler, die da alle dabei haben, haben das aus Leidenschaft gemacht. Wir haben auch einen Chris Evans drin und sowieso alle Ex-Dinger, ne? Das fühlt. Ex-Dinger. Alle Ex-Liebhaber, so hieß das in dem Film. Es fühlt sich bei dem Film an, als würde man ein Videospiel spielen. Nur muss man aber nichts machen. Und das ist halt mega cool, finde ich. Und das ist so sehr schön dynamisch. Man verliert nie die Lust an diesem Film. Das ist auch ein Film, den man wirklich von vorne bis hinten nochmal gucken kann. Es ist ein Film, den ich Leuten zeigen muss, die gerne Videospiele spielen oder die gerne Comics lesen. Das ist halt einfach ein großartiger Film für Nerds. Ja, auch Lieblingsfilm von vielen Nerds. Und er macht halt einfach so Spaß, finde ich. Er macht halt einfach so Spaß. Und meine Top-1-Regel bei Filmen ist, wenn ein Film mich unterhält, ist er für mich gut. Und das hat Scott Pilgrim perfekt geschafft. Keine Sekunde in diesem Film war langweilig. Perfekt. Fand ich auch, vor allem noch diese Übergänge von einem Bild aufs andere. Ja, genau. So, halt wie wirklich Comic-Panels hin und wieder mal. Ne? Und Genau. dann, und oder auch, dass man in einem Shot Scott gesehen hat in einem Close-up, wie er in dem Wohnzimmer stand, und dann sieht man Scott im gleichen Close-up, aber woanders. Ne? Das ist einfach Genau. filmisch perfekt, finde ich. Das ist so super. Vor allem mit seinen Traumsequenzen, das hat mich auch, konnte man sich schon mit reinversetzen. Man träumt etwas und möchte es sofort dann auch machen. Zum Beispiel, keine Ahnung, und dann ist er auch noch da gleich hingegangen, was er auch geträumt hat. Und es haben die auch dem öfters die gleiche Einstellung genommen. Das Einzige, was mich halt gestört hat, war, obwohl, na gut, man könnte es auch so ansehen, dass der Film sich nicht ernst genommen hat, aber die beiden treffen sich, Ramona und Scott, und das machen das Erste, was sie haben, ist Sex. Die hatten den Sex. Den fast Echt? Sex. Ja. Okay. Also jedenfalls, sie haben sich gleich geküsst, also wo sie sich gerade mal ein paar Stunden kannten. Und er hat ja nur von ihr geträumt, beziehungsweise hat sie nicht irgendwie die Post ausgetragen oder so? Ja, sie hat sich fast ausgetragen. Und diese Szene übrigens, die man da direkt, er hat ja extra was bestellt, damit sie vor seiner Haustür steht. Und dann kam sie an, er unterschreibt so den Zettel und nimmt das Paket in die Hand und wirft es hinter sich in den Mülleimer. Und Ja, stimmt. das, meine lieben Leute, das war keine Bearbeitung. Die haben diesen Take irgendwie, glaube ich, 200 Mal gedreht oder so. Der Also total. das ist wieder so ein, das sieht man wieder, dass sich Leute hinsetzen und einen Film geil machen wollen und nicht Ja. einfach nur irgendwelche Special Effects machen, reinpacken wollen. Ähnlich wie bei dem einen Spider-Man-Film, wo Tobey Maguire diese Sachen auf das, also ich Auf glaube, das das war. Tablet, ne? Genau, auf das Tablett, wo das da alles runterfällt und er das alles auffangen muss. Das wurde auch so oft gedreht. Und das sind halt so Sachen, da denkt man sich, oh, ich liebe Film, ich liebe alle die Leute, die im Film arbeiten und ich würde das auch gerne mal machen. Genau, so über Und Julian Bam. das ist halt ein Film wie Scott Pilgrim. Das ist Gut, haben die großartig. Dinge auch ein bisschen präpariert, glaube ich, bei Spider-Man. Aber gut, das Ja. war auch ein Ich krasser meine, wer will Tag. das denn? Das war Spider-Man, der das da gemacht hat. Nur deswegen hat er es geschafft. Jetzt könnte man argumentieren, Tobey Maguire sei Spider-Man, weil er es geschafft hat. Ne, also. Die Dinger ein bisschen präpariert, haben die einen speziellen Kleber runtergemacht. Da mussten sie ja auch, ich meine, kommen. Ja. Auch ein bisschen schwierig gewesen. Wow. So. Ich glaube, ja, ich finde es eine ganz große Empfehlung, Scott Pilgrim Against the World zu schauen, Indiana Jones zu schauen, Arrival und Zurück in deine die anderen Zukunft, König der Zug in Löwen, die Zukunft. unfassbaren, Forrest Gump, Ice Age 3, großartig, Star Wars, logischerweise, wer den noch nicht gesehen hat. Aber Und welcher Film würdest du sagen, also wenn du jetzt mal deine Liste anschaust, welcher ist der Film, den du glaubst, dass dir für die breite Masse am besten geeignet ist? eindeutig. Zurück in Forrest die Gump. Zukunft. Forrest Gump. Forrest Gump, Forrest also Gump kann sich jeder Mensch angucken, wird jeder Mensch berührt von. Das kann ich ich dir finde jetzt sagen. Forrest Gump wäre jeder berührt, aber ich glaube, niemand gibt ihm dafür die Chance, sich hier zu entfalten. Wenn du mal in die Klasse gehen würdest, ey Leute, ich habe einen Film mitgebracht, irgendwie den letzten Schultag oder so, wollt ihr den anschauen? Oder wenn du mehrere Filme hättest, wenn du jetzt zum Beispiel Star Wars dabei hättest, Episode. Wo ist Star Wars auch nicht? Wenn du jetzt irgendwelche Romcoms dabei hättest und dann halt noch Forrest Gump, ich glaube, dass niemand sich für Forrest Gump melden würde. Und Ja. das ist traurig. Aber zum Beispiel Star Wars, das ist für ein breites Publikum ursprünglich entstanden und das passt auch. Aber sowas wie Indiana Jones wird einfach nur abgelehnt. Warum auch immer. Also einfach nur, weil es alt ist. Und das finde ich schade. Aber naja. Das Ding wird ja auch Forrest Gump vorgeworfen. Ja, ist aus den 90ern, ist voll alt, ey. Ja, genau. Und, nur weil es nicht älter ist als deine Essenz, muss es nicht gleich schlecht sein. Früher war Oh alles Mann. besser. Man kann sich den Soundtrack von Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt noch auf Vinyl kaufen. Kam man damals schon 30. auf Vinyl raus oder jetzt erst? Der kam damals schon auf Vinyl raus, der kostet 30 Euro. Und der von Guardians of the Galaxy, also der erste, kostet nur 18 Euro auf Vinyl. Oh Mann, ich 18. würde so gerne mal Vinylplatten kaufen, ne, krass. Okay. Na gut, ich würde sagen, jetzt haben wir genug palabert. Ich bin mal Palabern. gespannt, ob irgendwer bis zum Ende dran geblieben ist. Ja, von unseren Aber es zwei soll. Zuschauern. Ich finde, es macht immer Spaß, über Leidenschaft zu reden, besonders über Filme, die man einfach nur gut findet. Und es macht mehr Spaß, aus der Haut zu fahren und über Sachen zu erzählen, die man liebt. Genau. Aber Und gut, ja, da genau. Haut fährt man nicht aus der Haut, aber egal. Ja, gut. Dann würde ich mich verabschieden und ich bedanke mich beim Zuhören und ich bedanke mich fürs Labern bei Felix. Aber wieso? Ich bin auch bei mir zu Hause und du bist auch bei dir zu Hause. Mal jetzt. Okay, ciao. Tschüss.